Am Schuh. Eine Kriminalfarce in zwei Teilen von Ralf Günther und Leonhard Koppelmann. Musik Henrik Albrecht. Zweiter Teil. Eiskalt verwandelt. Eine glänzende Karriere. Als Kind eines Eisenbahners und einer Kinoplatzanweiserin schaffte Banz in den 70er Jahren, was damals schon gar nicht mehr möglich schien. Aus dem kleinen Schustereibetrieb seines Onkels formte Banz eine Schuhfabrik von nationaler Größenordnung. Und hier sehen Sie eine völlig neuartige, eigens für unsere Bedürfnisse entwickelte Schnürsenkel-Einfädelungsmaschine, die nicht nur die Schnürsenkel einfädelt, sondern gleichzeitig die Schuhe auf ihre Flexibilität hin überprüft. Dann ein erster Schicksalsschlag. Seine Frau lässt sich von ihm scheiden. Und ich werde um meine Sylvie kämpfen, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe nicht viel von dir erwartet und ich habe nichts von dir bekommen. Ist doch in Ordnung. Wir sind quitt. Anfang der 90er Jahre schien es dann mit der Firma bergab zu gehen. Auf dem grenzenlosen Markt konnte Banz mittelständischer Betrieb nicht gegen die internationale Konkurrenz bestehen. So schien es zumindest. Darf ich vorstellen, meine Damen und Herren, Nburu Ngami, der Wunderstürmer aus dem Senegal und der Pantec Triumphator aus dem Hause Pantec. Für das Comeback des angeschlagenen Wirtschaftskapitäns waren maßgeblich zwei Menschen verantwortlich. Ein Werbestratege, der Mr. Marketing der Branche, und Rainer Lieblich, die rechte Hand vom Schuhbanz. Ex-Sportredakteur beim Kölner Abendblatt. Guten Tag, hier spricht das Büro von Hans-Heiner Banz, Lieblich am Apparat. Im Handstreich übernahm Banz die Präsidentschaft des gebeutelten Fußballclubs Eintracht Köln 09, holte auf dubiosen Wegen den Ausnahmefußballer Buru Buru zur Eintracht und startete mit Hilfe der erstarkenden Eintracht einen der erfolgreichsten Werbefeldzüge der Geschichte. Der Pantec Triumphator wird zum Erfolgsschuh der Saison. Das Unternehmen floriert. Die Eintracht steigt in die Bundesliga auf. Der Überraschungskuh brachte Banz nicht nur verlorene Marktanteile zurück, sondern auch einen hohen Bekanntheits-, ja Beliebtheitsgrad in der Bevölkerung. Dann die Entscheidung. Banz geht in die Politik. Ebenso spektakulär die Umstände. 8 Wochen vor der Kommunalwahl erreicht Banz mit Hilfe seiner Kölle-Vorbewegung die erforderliche Anzahl Unterstützungsunterschriften. Auch sein straff konservativ-patriotischer Kurs sorgt für Unruhe. Wissen Sie, zwischen womöglich berechtigter Kritik und Volksverhetzung liegt manchmal kein allzu tiefer Abgrund. Und dennoch kann beides in den Abgrund führen. Nicht wahr? Vor knapp einer Woche erschütterte dann eine Skandalmeldung das Erfolgsteam. Die morgige Ausgabe des Rheinischen Rebellen erscheint mit dem Aufmacher Das Millionending. Banz tauscht Jammerlatschen gegen Wunderstürmer. Ablöse abgesahnt. Rebell-Redakteur Markus Rotermund hat diesen Skandal aufgedeckt. Silvia, Markus hier. Hör zu, ich brauche alles, was du hast über deinen Vater. Kinderkrankheiten, Fernsehgewohnheiten, Jugenderinnerungen, Lieblingsgerichte. Einfach alles. Ja, natürlich auch das, was man gegen ihn verwenden kann. Darum geht es doch. Ja, es wird ernst. Und nun dieser bislang ungeklärte Anschlag. Womöglich von Seiten der linksextremistischen Terrororganisationen, die kein anderes Mittel mehr sahen, den trotz des Jammerlatschen-Skandals allseitig beliebten Rechtsaußenkandidaten zu stoppen. Beteiligen wir uns nicht an Spekulationen. An Janine Merkel-Schrotmüller draußen am Tatort in Köln-Mülheim gibt es schon neue Erkenntnisse zu den Hintergründen des brutalen Anschlags. Neue Erkenntnisse von Seiten der Polizei liegen noch nicht vor. Jedoch ist es mir gelungen, den Arzt, der die Banz-Tochter Sylvia behandelt hat, zu einem kurzen Statement zu bewegen. Bitte, Herr Doktor. Fräulein Banz wies keinerlei Anzeichen innerer Verletzungen auf. Allerdings stand sie unter einem schweren Schock. Sie stammelte immer nur, mein Gott, ist das furchtbar. Mein Gott, ist das furchtbar. Papp, das wird unser Triumph. Mein Gott, ist das furchtbar. Wie kann er so eine Rede halten? So denkt er doch gar nicht. Willst du nicht schon mal vorgehen? Hier kannst du dich doch sowieso nicht in Ruhe mit ihm unterhalten. Papa! Papa, warte auf mich! Papa! Ich bitte dich, geh schon vor zum Wagen. Er kommt gleich. Lass mich doch endlich in Ruhe. Halt. Nun lassen Sie mich doch durch, bitte. Ich bin seine Tochter, ich muss durch. Kann doch jeder sagen. Papa! Ja, ein Bekennerschreiben. Von einer KVBK. Nein, ich habe den Namen auch noch nie gehört. Natürlich kann ich Ihnen das zukommen lassen. Heute Morgen hier in unserer Zentrale. Natürlich mit der Post. Ja, Kurdische Volksfront zur Befreiung Kurdistans. Natürlich schreibt sich Kurdisch mit K. In Bälde soll er genesen, in Bälde soll er genesen, in Bälde soll er genesen, denn er ist einer von uns. Ich danke euch, Jungs. Danke euch. Meine besten Genesungswünsche. Danke sehr. Ein Foto mit Buru. Hände schütteln. Kommt nicht in Frage. Ja, dann soll er sich halt auf die Bettkante setzen. Stell dich neben das Bett und wehe, du fasst ihn an. Okay. Moment, aber was soll denn das? Schreiben Sie. Er verzeiht ihm und allen in Deutschland lebenden Ausländern, die sich strikt an die Gesetze halten. Aber der Täter muss hart bestraft werden. Warum soll ich Buru Buru verzeihen? Er hat mir doch nichts getan. Dieser Banz ist Gold wert. So einen können wir uns nur wünschen für die Patrioten. Irgendwie kommt ihm dieses Attentat zugelegen. Ob er ein wenig nachgeholfen hat. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Sowas würden wir ja noch nicht mal wagen. Was soll das heißen? Kleine Inszenierung! Keine künstliche Empörung. Hat doch prima funktioniert. Die Umfragen sehen dich auf gleicher Höhe mit dem Bürgermeister. Beinahe hätten mich deine Umfragen auf gleicher Höhe mit den Gefallenen beider Weltkriege gesehen. Naja, ganz perfekt ist es nicht gelaufen. Nicht ganz perfekt? Mein Gott! Soll ich das Kurtis Frau erzählen? Nicht ganz perfekt! Och, mach dir deshalb keine Sorgen. Die Rede ist schon fertig. Übrigens, kommenden Freitag ist die Beerdigung. Das bedeutet mindestens drei Fernsehteams, die darauf warten, was du Kurtis Frau zu erzählen hast. Und am Sonntag wird gewählt. Perfekt. Hast du nicht eine klitzekleine menschliche Regung in dir? Ehrgeiz. Ist das keine menschliche Regung? Ich zeige dich an. Bist du dir da ganz sicher? Ich zeige dich an. Darauf kannst du Gift nehmen. Man muss dich aus dem Verkehr ziehen. Du bist ja... Hallo, Papa. Oh, du lieblich? Dann warte ich draußen. Aber nein, nein, komm ruhig rein. Fass sie nicht an! Was ist denn hier los? Der Schock. Verschwinde! Entschuldige, Papa, entschuldige. Nein, nein, nicht, du Silvia. Ist ja auch alles gesagt. Und denk dran, wir sitzen in einem Boot. Leer und leicht. 5 seconds, here we go. Dann braucht er einen Rudel und auf. Herr Bürgermeister, bitte ein kurzes Statement zu den Verdachtsmomenten gegen die KVBK. Aber kurz bitte, Herr Bürgermeister. Natürlich können wir ein solches Gebaren unserer ausländischen Gäste in keinster Weise tolerieren. Wir haben daher den Innenminister unseres Landes darum gebeten, alle ausländischen politischen Organisationen, die in Deutschland tätig sind, überwachen zu lassen. Er rennt uns hinterher. Und? Bist du zufrieden mit der Grabrede? Ja, gut, gut. Nur die Stelle, wo du unseren Bürgermeister den geistigen Brandstifter des Attentats nennst, das könnte vielleicht noch ein bisschen markiger ausfallen. Dann ist sie perfekt. Ich möchte, dass du mir verzeihst. Ich dir verzeihen? Ja. Als ich den Blitz gesehen habe, da... Ah, so eine biestige Sauerei. Ich habe gedacht, du wärst tot. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Wie kannst du sowas sagen? Weißt du was? Ich bin ein Schwein. Was ist denn los mit dir? Papa, du lebst. Du könntest tot sein. Ich würde so gern mit dir darüber reden. Dann rede. Nein, nein, das geht nicht. Damit sollst du nichts zu tun haben. Ich bin deine Tochter. Ich habe es über beide Ohren damit zu tun. Mutter. Was soll das heißen? Sie möchten schwören, es gibt keine kurdische Volksfront Kurdistans. Bei uns schwört man nicht, bei uns weiß man. Verstehen Sie, Roter Mund? Wir sind das größte deutsche Nachrichtenmagazin. Wenn wir etwas bringen oder nicht bringen, dann steigt oder fällt der Dollar. Ich verstehe ja, dass Ihnen dieser Fall besonders am Herzen liegt. Und trotzdem, das Publikum erwartet von uns Seriosität. Also, Roter Mund, bringen Sie mir einen seriösen Skandal. Ist der das, der Rheinländer? Roter Mund heißt er. Ist der wegen seines Namens hier? Ich weiß nur eins, wegen seiner Fähigkeiten ist er nicht hier. Was dann? Hat er die Frau des Herausgebers gevögelt? Aha, das ist wahrscheinlich die einzige, die er noch nicht gevögelt hat. Oh, stimmt nicht. Liebe Frau Markovia, liebe Mario und lieber Berti, auch ich habe in Ihrem Mann einen treuen Freund und langjährigen Gefährten verloren. Ich weiß wohl, dass es für Sie nur einen schwachen Trost darstellen kann, wenn ich Ihnen jetzt zurufe, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die feigen Mörder zu bestrafen. Nicht nur, weil der Anschlag mir galt, sondern weil es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, das Gastrecht, das die bekennenden Mörder bei uns genießen, in einer solch perfiden Weise zu missbrauchen. Gästen, die sich nicht zu benehmen wissen, weist man die Tür. Ich weise hiermit all jenen die Tür, die unter fadenscheinigen Vorwänden in dieses Land kommen, um sich persönlich zu bereichern. All jenen, die herkamen, um sich einer gerechten Strafverfolgung zu erziehen. Und all jenen, die nicht bereit sind, dem Recht des Busches zu entsagen. Vorbewegung hat kurz vor der Wahl noch einmal kräftig zugelegt. Fantastisch, das war fantastisch. Das hätte ich nicht besser machen können. Pap Satt war live dabei und die Kameras sind heiß gelaufen. Ja, die Leute haben geweint und gejubelt. Sie lieben mich. Ja, das hättest du einem alten Mann im Rollstuhl nicht zugetraut. Was? Mensch, Banz, was sind wir für ein Team? Nur schade, Rainer, dass du mich ankotzt. Dieser ganze Rummel kotzt mich ebenso an. Du bist undankbar. Was hab ich aus dir gemacht? Was hast du aus mir gemacht? Eine Lügner hast du aus mir gemacht. Einen Heuchler und einen Mörder. Na, wohl ein Löffel zu viel Moral heute gefrühstückt. Ich sage dir, wenn das hier vorbei ist, wenn die Wahl gelaufen ist, dann kannst du dir ein neues Betätigungsfeld suchen. Einen neuen Zugesel, den du vor deinen Größenwahn spannen kannst. Buhu, buhu! Mein Name ist Mburungami. Heute ist es für Ihre Mannschaft nicht besonders gelaufen. 1:1 unentschieden. Sie konnten dem Spiel nicht den gewohnten Impuls geben. Hat das mit dem Attentat auf Ihren Gönner Banz zu tun? Das Attentat ist schrecklich. Und einer kann nicht mehr kommen im Stadion wegen seiner, wie sagt man, Fahrstuhl. Das Attentat hat den Unmut in der Bevölkerung gegen Ausländer geschürt. Bei ihrer gelben Karte brüllten die Fans Mörder, Mörder. Aber Fußball ist immer Fußball. Der Ball ist rund, man gewinnt und manchmal muss auch verlieren. Oh, entschuldigen Sie, Buru Buru, dass ich Sie hier unterbrechen muss. Ich bekomme gerade Zeichen von der Regie. Ich bedanke mich bei Ihnen und gebe zurück ins Funkhaus. An deinem Verdacht scheint was dran zu sein. Es gibt nichts über eine KVBK. Unser Informant glaubt auch, dass die Sache getürkt ist. Also... Damit schweiche ich mir diesen fetten Vogel Banz auf und dann... Peng, peng. Hol ich ihn mir runter. Du musst diesen Banz ja sehr hassen. Hassen? Wieso sollte ich ihn hassen? Er hat mir doch die Story meines Lebens geliefert. Oh. Das ist wirklich... Peng, peng. Hol ich ihn runter. Weißt du, was ich an dir so sexy finde? Ja, vielleicht das, was du gerade in der Hand hältst. Quatsch! Dieses sadistische Zucken im Mundwinkel, wenn du Peng Peng sagst. Ja, dann möchtest du die ganze Nacht Peng Peng sagen. Eigentlich wär's mir lieber, wenn du's tust. Herr Banz, wie lautet Ihr Tipp? Ich tippe nicht, ich gewinne. Wenn Sie haben doch einen Rollstuhl antreten. Lenken bitte. Ich kann vielleicht nicht mehr laufen, aber dafür werde ich umso fester zupacken. Den Zettel reinwerfen. Ja. Nein, so nicht. Komm, der Rollstuhl, den müsste mit auf. Und noch mal ja, so gut. Ja, danke Ihnen. Ja, das macht dann wohl. Leer und leicht. 5 Seconds, here we go. Dann braucht ein Rudel. Und Reentwicks für gegen den Krieg. Um Punkt 18 Uhr gibt es unsere offizielle Wahlprognose für Köln. Ich schaue jetzt auf die Uhr. Es ist genau 17 Uhr 59 und 36 Sekunden. Unsere Grafik baut sich langsam auf. Über 4000 Befragte wurden repräsentativ für diese Erhebung herangezogen. Und da ist sie auch schon, unsere erste Prognose. Und die Sensation ist perfekt. Hans-Heiner Banz und seine Kölle-Vorbewegung. Mein Gott, das ist ja wie Bayern. Sage und schreibe 3:5. Ja! Hier und hier kommt schon abgeschlagen der rote Balken, der noch amtierende Bürgermeister. 35%. Da muss man wohl von Erdbruch ziehen. Liebe Freunde, Dies ist ein großer Tag für mich, für ein großer Tag für Köln, ein großer Tag für Deutschland. Ich rufe euch zu und das dürft ihr als Versprechen auffassen und mich an diesen Worten messen. Es wird sich einiges ändern. Hans, bitte ein paar Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, danke. Vielen Dank. Wenn ich ganz kurz etwas sagen dürfte, ich bin Rainer Lieblich und für die Organisation hier verantwortlich. Ja, das Buffet, das uns freundlichst von der Metzgerei Himmler gespendet wurde, das ist nun eröffnet. Danke. Ja, Rotermund? Markus? Silvia hier. Silvia? Silvia? Ich kenne keine Silvia. Ach, es ist gut, Markus. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Es ist doch aber schon spät. Weißt du, der neue Schraubbeinspanner... Du musst was für meinen Vater tun. Er ist krank und ich muss ihn aus diesem Dreck rausholen, bevor er alles noch schlimmer macht. Ach, Silvia, hör doch zu. Ich kann nichts für oder gegen deinen Vater tun. Ich habe nichts in der Hand gegen ihn. Jedenfalls nichts, was einigermaßen hieb- und stichfest wäre. Vielleicht habe ich was für dich. Ach, das haben wir doch nun schon mehrmals erfolglos... Ich glaube, dass er dieses Attentat selber inszeniert hat. Was? Was sagst du? Kannst du das beweisen? Er hat's tatsächlich geschafft. Wenn sie mit jemand hier in dieser Stadt so heruntergewirtschaftet hat, brauche ich mich Machen gar nicht zu sagen. Machen Sie es sich doch nicht immer so leicht. Ich sage Ihnen eins, ziehen Sie ihn auf unsere Seite. Prügeln Sie ihn, drängen Sie ihn, zwingen Sie ihn auf unsere Seite. Oder Sie können Ihre Stelle als Parteisekretär im Nationalanzeiger ausschreiben. Wir haben es doch schon versucht. Ja, dann versuchen Sie es nochmal. Setzen Sie ihn unter Druck. Kann doch nicht so schwer sein. Hey, komm doch mal her. Was ist denn? Weißt du was? Wir brauchen ein Programm. Wir haben gar kein Programm. Was ist denn für ein Programm? Gibt doch schon so viele Programme. Na, ein Regierungsprogramm oder sowas in der Art. Regierungsprogramm? Wozu? Wir machen das, was die Leute wollen. Wozu gibt's Umfragen? Das ist Demokratie. Passagiere des Fluges LH1418 nach Hamburg werden zum Ausgang B gebeten. Das ist der letzte Aufruf für die Passagiere des Fluges LH1418 nach Hamburg. Schönes heißes Bad, ich denke, es war entspannend. Das Wasser ist ja noch nicht so warm. Nein, ein bisschen, genau richtig. Aber wenn du mir jetzt noch ein wenig genau... Aber gerne. Ja? Nochmal von vorne. Du sagst, dein Vater hätte nicht viel näher an der Explosion gestanden als du. Und einige Ordner hätten noch näher am Auto gestanden. Du bist nicht verletzt, die Ordner nicht, aber Banz sitzt im Rollstuhl. Verbringst du eigentlich dein ganzes Leben in der Wanne? Ich bin halt sehr für Sauberkeit. Also weiter im Text. Wenn Banz nur simuliert... Wie kann man ihn zum Tanzen bringen? So einen prächtigen Umzug erlebt die Stadt sonst nur in der Karnevalszeit. Eine tolle Idee des frisch gekürten Bürgermeisters Hans-Heiner Banz. Schöne und echt kölsche Geste des Dampfes. Menschen pflastern die Straßen mit Blumen. Ein wahrer Triumphzug. Jetzt kann ich ihn sehen. Die Ehrendelegation der Kölner Karnevalsvereine ist soeben vorbeimarschiert und hinter ihnen wird der neue Bürgermeister auf seinem Rollstuhl geschoben, der von der Firma Zweirad Hanekamp eigens für diesen Umzug entwickelt wurde. Ja, ein Mann, der sein Schicksal zu tragen versteht. Geschoben wird der Rollstuhl vom diesjährigen Prinzenkarneval Heiner II., Heiner Müller, dessen Molkereiverbund den Wahlkampf von Kölle vor maßgeblich unterstützt hat. Ein wirklich ergreifendes Szenario, meine Damen und Herren, und Ihre Welle. Die schnelle Welle, wie immer, live dabei. Lova Cola gratuliert zu dem herausragenden Erfolg und lässt fragen, ob sie mit einer Genehmigung zur Brunnenbohrung rechnen können. Der Berater des bisherigen Bürgermeisters lässt anfragen, ob wir noch Platz im Team haben. Organisation ist alles. Der Schatzmeister der Eintracht am Apparat. Schon wieder eine Spende, diesmal von der Kölnbank. Der Vorsitzende der Patrioten für Deutschland, Hermann Blei, am Telefon. Gehen Sie her. Mein lieber Banz. Hier ist Lieblich. Bitte geben Sie mir Banz. Herr Banz ist beschäftigt. Sie müssen schon mit mir Vorlieb nehmen. Aber Sie wissen ja, ich bin seine rechte Hand. Ich unterhalte mich nicht mit Charles. Das sollten Sie aber. Wenn Sie es genau wissen wollen, Banz tut das, was ich ihm sage und sonst nichts. So. Genau genommen, Banz ist meine Erfindung. Aha. Ja, wenn das so ist, dann wird es Ihnen ja nicht schwerfallen, ihn für eine Zusammenarbeit mit den Patrioten zu gewinnen. Das wird allerdings schwerfallen. Wieso? Ich fürchte, dass es mit unseren eigenen Plänen nicht übereinzubringen ist. Immer selten. Aus Anlass der Vereidigung des neuen Kölner Oberbürgermeisters, der von der rechtsgerichteten Vereinigung Kölle vorgestellt wird, hat der Generalsekretär der Kölle Vorbewegung, Rainer Lieblich, heute die Ausdehnung der Vereinigung auf ganz Deutschland unter dem Namen Deutschland vor für Mitte des Jahres angekündigt. Sag mal, Rainer, bist du eigentlich vollständig übergeschnappt? Zum wievielten Mal stellst du mir diese Frage? Dann kannst du mich nicht wenigstens davon in Kenntnis setzen, wenn du eine so wichtige Entscheidung triffst. Wozu? Damit du deine feigen, kleinlichen Einwürfe machen kannst? Was? Ich glaube, du vergisst, wer dich groß gemacht hat und dich aus deiner verpissten Sportredaktion geholt hat. Och Gottchen, ja, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Weißt du das? Nur noch eine feige, kleinliche Frage. Wie soll's denn weitergehen? Zerbrech dir darüber nicht den Kopf. Du bleibst hier in deinem Bürgermeister-Rollstuhl, an deinem Bürgermeister-Schreibtisch und wir bleiben in der Pantec-Zentrale. Wenn du Fragen hast, ruf einfach an. Herr Banz, endlich erreiche ich Sie. Guten Abend, mit wem spreche ich? Wir hatten bereits das Vergnügen, über Ihren Assistenten Herrn Lieblich in Verbindung zu treten. Hermann Blei von den Patrioten. Wir möchten Ihnen die Spitzenkandidatur für die nächste Bundestagswahl. Wenn Sie mich weiterhin belästigen, werde ich Sie anzeigen. Entweder ist er total plemplem oder aber gewiefter, als er aussieht. So schwer hat es uns jedenfalls noch keiner gemacht. War ja auch noch keiner so gut wie er. Ich weiß allerdings nicht, was wir von diesem Lieblich wollen. Wozu brauchen wir ihn? Glaub mir, mein lieber Merzing, der Mann hat eine große Zukunft. Banz ist die Bombe und Lieblich der Zünder. Woran zum Teufel liegt das? Die Leute akzeptieren mich einfach nicht. Eine kleine nicht. Meinungsumfrage würde uns da auf die Sprünge helfen. Mach deine Umfrage, zack, zack. Eine Anfrage aus Augsburg. Gibt es bereits Unterlagen für die Gründung eines Deutschlandvorhabens? Vertrösten, wir können nicht alles auf einmal machen. Die Promotion-Tour, die Buru-Buru, nächstes Jahr durch die neuen Länder. Streichen, der Neger bleibt zu Hause. Im Kölnischen Abendblatt ist ein Foto von Banz. Wirklich allerunterstes Niveau. Nicht mal die Socken passen. Ach, sogar anziehen muss man denn. Der Chef am Telefon. Welcher Chef? Ich bin der Chef. Ich meine natürlich Herrn Banz. Was will er? Es geht um die Entscheidung, den Hafen zu vergrößern. Auf gar keinen Fall. Die Umfrageergebnisse sind eindeutig. Niemand will diesen Hafen. Doch, Herr Banz, sagt die Rhein-Aachener AG. Was die wollen? 50.000 gespendet. Wird gemacht. Banz musste einen ausreichend großen Abstand zur Explosion gehabt haben. Das heißt, er wurde nicht verletzt. Und das wiederum heißt, er bräuchte nicht im Rollstuhl sitzen. Das alles basiert auf der Vermutung, dass Lieblich und Banz den Anschlag selbst geplant haben. Roter Mund. Und was, wenn nicht? Wenn ich eine Zeitung mit Vermutungen füllen wollte, bräuchte ich keine Redakteure zu beschäftigen. Ja, aber es liegt auf der Hand. Die Aussage der Tochter... Mensch, Rotermund, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Sie sind hier nicht mehr im Lokalteil Ihres Dorfblättchens. Es reicht nicht, dass etwas auf der Hand liegt. Es müssen Fakten auf den Tisch. Ja, Fakten, Fakten, Fakten. Rotermund, raus jetzt! Und denk dran, lass die Hände aus dem Gesicht. Nicht über den Mund streichen, nicht in der Nase bohren. Lass mich einfach in Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Herr Lieblich, in 3 Minuten sind Sie dran. Na, gehen Sie mir doch mit dem Quast aus dem Gesicht. Soll ich Ihnen etwa den Puder auf die Nase spucken? Ich würde gern vorher noch mit dem Moderator sprechen und mich bedanken. Vergessen Sie es, die Sendung hat schon begonnen. Sparen Sie sich das für hinterher. Das ist meine erste Show. Ich halte es für meine Pflicht, Sie davon in Kenntnis zu setzen. Natürlich ist das Ihre Pflicht. Dafür bezahle ich Sie schließlich. Nein, es ist nicht nur die Bezahlung. Ich meine, ich bin der Ansicht, dass Lieblich sehr gefährlich ist. Das haben Sie gut erkannt. Sie sind der Einzige, der ihn in die Schranken weisen kann. Das haben Sie nun wiederum völlig verkannt. Wie dem auch sei, Lieblich will Sie ausschalten, Sie rechts überholen, so viel ist klar. Ach, wissen Sie, eigentlich stört es mich nicht. Meine Firma läuft, Bürgermeister von Köln bin ich und bleibe ich erst einmal. Das ruht mich aus. Wenn der Lieblich weiterreichende Ambitionen hat, soll er... Ich fürchte, der will Sie fertig machen. einen alten Mann im Rollstuhl fertig machen. Ich glaube nicht, dass er sich damit viele Sympathien einfällt. Sympathien interessieren ihn nicht. Auf die Macht kommt es ihm an. Tja, dann hat er schlecht von Ihnen gelernt. Wenn er es auf diese Weise probieren will, wird ihm wohl nichts anderes übrig bleiben, als in Paraguay sein Glück zu versuchen. Ja, ja. Weiß der. Sie sind also ein langjähriger enger Mitarbeiter von Hans-Heiner Banz, dem Schuhzahn und Überraschungsbürgermeister von Köln. Können Sie uns sagen, ob er sich nach dem Attentat verändert hat? Natürlich hat er sich verändert. Allein schon körperlich. Ich meine, vorher musste er nicht so viel sitzen. In der Politik muss es wieder klare Linien geben. Kommen Sie. Sehen Sie, der Liebling im Fernsehen. Wir brauchen jemanden, der... Mitschneiden, sofort mitschneiden. Grundsätzen aufbaut. Ja, wir wollen hier keine Werbung für Banz machen. Sympathieträger ist er nicht. Der Wahlkampf ist vorbei. Oh, das noch softer ausgedrückt. Der trägt so seinen Ehrgeiz vor sich her wie eine Pestklappe. Ja, aber dafür ist er politisch zuverlässiger. Mit dem lassen sich jedenfalls keine Stimmen gewinnen. Weiter mit unserem Gespräch. Bleiben Sie dran. Wer hat denn diesen Kerl überhaupt eingeladen? Wenn ich jemanden haben will, der nichts als Scheiße labert, dann hole ich mir den Karl Dall. Der ist wenigstens harmlos. Der Chefredakteur hat wohl mal mit diesem Lieblich zusammen beim Kölnischen Abendblatt gearbeitet. Chefredakteur. Dann soll der Herr Chefredakteur diesen Kotzbrocken zu sich zum Abendessen einladen, aber nicht in meine Show. Weißt du, was passiert ist? Totaler Quoteneinbruch. Das ist passiert. Nach der dritten Minute noch so ein Totalausfall und ich bin hier raus. Dieser Lieblich bereitet wohl seinen Einstieg in die Politik vor. Ja und? Diese Nullnummer? Lächerlich! Mach dir lieber Gedanken über meine Karriere als über seine, Wichser. Er sagt, es ist noch keine Story. Fakten will er haben. Pah. Ich werde ihm die Fakten liefern. Ich muss ihn zwingen, den Rollstuhl in aller Öffentlichkeit zu verlassen. Am besten vor laufenden Kameras. Lass mich erst mit ihm sprechen. Erspar ihm die Blamage, bitte. Er hat sie nicht verdient. Er ist kein schlechter Mensch. Er ist nur auf Rainer reingefallen. Kein schlechter Mensch. Silvia, aus welchem Jahrhundert stammt deine Philosophie? Es gibt keine guten und schlechten Menschen mehr. Es gibt nur Menschen, die in sind und Menschen, die out sind. Banz ist in und ich werde dafür sorgen, dass er schnell out ist. Ja, damit du in bist. Ja, verdammt nochmal, ja. Und was, wenn ja? Ich will auch mal ins Fernsehen. Ja, ich will, dass man mich fragt, ob ich gerne Karl May lese, ob ich mir eine Frau von den Philippinen aus dem Katalog bestelle, ob ich es lieber von hinten oder von vorne. Verdammt, ich will, dass man mich wahrnimmt. Und wieder ist die Kölner Eintracht nicht in der Lage, die Punkte auf eigenem Rasen zu machen. Nach dem überraschenden Aufstieg in der letzten Saison weht der Eintracht nun in der höchsten Liga der Republik der Wind ganz schön ins Gesicht. Und von Buru Buru, der wohl zunächst doch stark überbewertet wurde, war das ganze Spiel über nichts zu sehen. Wir müssen den Werbeträger wechseln. Wir müssen die Verbindung Eintracht-Triumphator lösen, sonst reißt die Eintracht den Schuh mit in den Keller. Oder wir bringen gleich ein neues Modell heraus und suchen uns dafür eine erfolgreichere Mannschaft. Kommt nicht in Frage. Wir arbeiten zurzeit an einem anderen Projekt. Und das heißt Rainer Lieblich. Darf ich Sie daran erinnern, dass das hier die Firma ist, die Sie zu leiten haben? Und dass diese Firma in erster Linie Schuhe produziert und keine größenwahnsinnigen Nachwuchspolitiker? Denken Sie doch auch ein bisschen an die Menschen, die hier arbeiten. Wollen Sie damit sagen, dass ich der Verantwortung nicht gewachsen bin? Ich kann kein Verantwortungsgefühl bei Ihnen erkennen. Tja, wenn ich die Verantwortung für so viele Menschen nicht tragen kann, dann müssen wir die Zahl eben reduzieren. Fangen wir doch zum Beispiel mit Ihnen an. Sie wollen mich kündigen? Hiermit geschehen. Ich denke nicht, dass Herr Banz das unterschreiben wird. Sie können denken, was Sie wollen. Bezahlen werden wir Sie jedenfalls nicht mehr dafür. Habe ich mir gedacht, der Mann hat beschissene Sympathiewerte. Sagt Ihre geniale Umfrage auch warum? Aber sicher. Den meisten ist er zu proletarisch. Er habe keine Umgangsform, das haben zum Beispiel viele Frauen gesagt. Ja. Das konnten wir mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören. Aber Umgangsform kann man lernen. Außerdem monierten die meisten Befragten, und zwar sowohl Männer als auch Frauen, die Mundform. Sieht aus wie ein Wolf, der die Zähne fletscht. Sollte man das nicht wegtrainieren können? Was haben Sie an dem Typen bloß gefressen? Es wäre einfacher, Godzilla zu unserem Sympathieträger zu machen. Er bringt die Kölle-Vorbewegung mit. Also ein Bürgermeisterstuhl für uns. Bringen Sie das erstmal, Merzing, dann können Sie auch neidisch werden. Wieso dann auf einmal so aufgeregt? Heute Morgen schon wieder ein ganzer Stapel Austritte. Die Leute wollen dich, Hans-Heiner. Ah. Du musst sie bei der Stange halten. Ich habe dir für übermorgen die Generalversammlung aller Kölle-Vorvereine einberufen. An der Rede wird schon gearbeitet. Ach, und das weißt du erst jetzt? Nein, ich konnte dich nicht früher benachrichtigen. Du glaubst ja gar nicht, was hier los ist. Und deshalb, liebe Freunde, müssen Sie das Ruder herumreißen in dieser Epidemie. Es hat keinen Zweck. Zieh dich zurück. Warte hinter der Bühne, bis die Stimmung besser ist. Ja, aber sieht das nicht ein bisschen feige aus? Mensch, Hans, die Presse ist da. Willst du dich wirklich vor laufenden Kameras in Grund und Boden stampfen lassen? Liebe Freunde, guten Abend. Mein Name ist Lieblich. Rainer Lieblich. Leider hat der Bürgermeister noch andere Verpflichtungen, deshalb übernehme ich jetzt. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, euch mitzuteilen, dass wir zur Feier des heutigen Abends eine Verlosung vorbereitet haben. Hier in dieser Lostrommel befinden sich die Mitgliedsnummern aller heutigen anwesenden Mitglieder. Und unser Glücksspiel Marathon wird in wenigen Minuten 20 Nummern aus dieser Trommel ziehen. Und die Gewinner, Leute, haltet euch fest, die Gewinner haben die Ehre, die Mannschaft der Kölner Eintracht in das Trainingslager auf Barbados zu begleiten. Das ist doch ein abgekartetes Spiel. Warum wusste ich nichts von dieser Verlosung? Damit hätte ich sie auch auf meine Seite gebracht. Wussten nichts davon? Ach was. Aber Lieblich hatte doch gesagt... Glauben Sie ihm kein Wort mehr. Meister! Versteht? Kein Wort mehr. Hören Sie, Lieblich. Niemand soll uns nachsagen, mit uns könnte man nicht verhandeln. Wir bieten Ihnen die Führung des Landesverbandes der nordrhein-westfälischen Patrioten an. Aber sorgen Sie dafür, dass der Banz mitzieht. Ich weiß wirklich nicht, was Sie an dem Banz gefressen haben. Alles, was er ist er durch mich. Zerbrechen Sie sich nicht unseren Kopf. Entweder Sie kommen mit dem Banz auf unsere Seite oder Sie bleiben, wo Sie sind. Lufthansa gibt die Ankunft des Fluges LH1814 aus Hamburg bekannt. Lufthansa announces the arrival of flight number LH1814. Hallo! Hallo, Sie! Hallo! Sind Sie nicht der Fußballspieler? Sind Sie nicht der... Ach, wie heißen Sie noch gleich? Ja, bin Sie Autogramm. Jetzt, Sie lassen mich in Ruhe. Nein, ich bin Silvia Banz, die Tochter von Hans-Heiner Banz. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich in Ruhe. Das ist ein Zufall. Ich wollte Sie immer schon mal kennenlernen. Bitte Sie mich zu entschuldigen. Sie fliegen nach Marseille? Oui, ich fliege nach Marseille. Und jetzt können Sie gehen zu Ihrer Vater und in alles sagen, brühen warm, dass Buru Buru fliegt nach Marseille, um zu suchen nach neuen Arbeitsmöglichkeiten. Aber entschuldigen Sie, das ist ein Missverständnis. Entschuldigung! Dein Auftritt war mustergültig. Auf der Basis kann man weiterarbeiten. Weißt du was? Du hast ja eine Gehaltserhöhung verdient. Aber Rainer... Nein, keine Widerrede. Ich habe außerdem einen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du das ideale Persönlichkeitsprofil für mich entwirfst. Ich möchte wissen, wie die Leute mich gern hätten. Nun ja, ich denke, es gibt, rundheraus gesprochen, Grenzen der Wandelbarkeit. So, das wäre mir neu. Wir machen ein großes Ding daraus. Er ist heute im Spanner Live Talk. Da werden wir ihm das Laufen beibringen. Live und in Farbe. Ein Aufschrei wird durch die Nation gehen. Ich glaube, Sie schaufeln an unserem gemeinsamen Grab. Na, wenn, dann wird es mein Grab. Ich nehme das ganze Risiko auf mich. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Welches Gespräch? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Mann. Ich bitte dich, hör auf damit. Lass uns noch mal beginnen. Du und ich. Wie stellst du dir das vor? Ich bin Bürgermeister. Bürgermeister können zurücktreten. Aber ich bin gerne Bürgermeister. Weißt du, ich mag es, wenn die Leute zu mir aufsehen wie Kinder zu ihrem Vater. Dann weiß ich nicht, was du von mir willst. Wir müssen Lieblich aufhalten. Er wird uns alle ins Unglück stürzen. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Er ist zu allenfähig. Das war seine Idee, das mit dem Attentat. Ja, aber du hast mitgemacht. Ja. Weil ich sonst niemals Bürgermeister geworden wäre. Ganze 4 Prozentpunkte haben noch gefehlt. Und dann ist er, ich schwöre dir, ohne mich auch nur im Entferntesten davon zu unterrichten. Dann ist er, ich schwöre Ihnen, ohne mich auch nur im Entferntesten davon zu unterrichten, auf den Plan verfallen, das Attentat zu inszenieren. Seine Tochter hat ihn dabei tatkräftig unterstützt. Unvorsichtigerweise hat sie mir später verraten, wer die Bombe gebaut hat. Silvia steckt mit ihrem Vater unter einer Decke? Ja, was glauben Sie denn? Das Luder. Mein Bester, Sie glauben gar nicht, zu welchen Spielchen Banz fähig ist, nur um die Welt vom Gegenteil dessen zu überzeugen, was wirklich wahr ist. Deshalb dieses Gefasel vom guten Menschen. Wie meinen Sie das? Nichts. Nichts, was Sie interessieren könnte. Schalten Sie einfach heute Abend den Fernseher ein. Wir kommen nicht drum herum. Ein Großteil deines Negativpotenzials liegt in deinem Äußeren begründet. Naja, dann finden wir eben heraus, was genau, und anschließend operieren wir es weg. Operieren? So weit würdest du gehen? Mein Bester, ich würde noch viel weiter gehen. Und Buru Buru sitzt heute erstmalig auf der Bank. Die Aufstellung Peter Prinzlers an seiner Stelle wurde von den Fans mit frenetischem Jubel begrüßt. Ja, die schwarze Perle aus dem Senegal scheint zu verblassen. So schnell hat ihn der westliche Wohlstand korrumpiert. Schade. Doch Glück für Peter Prinzler. Unser Prinzi hat gezeigt, dass ein erstklassiger Fußballspieler, auch wenn er hin und wieder ein kleines Leistungstief durchschreiten muss, ein erstklassiger Fußballspieler bleibt. Herr Banz, der Wagen, der Sie ins Studio bringen soll, ist da. Einen schönen Feierabend wünsche ich Ihnen. Dankeschön, Herr Banz. Und viel Erfolg für Sie. Sie glauben gar nicht, wie ich diese Talkshows hasse. Und? Er sitzt schon im Wagen und wartet auf mich. Schick ihn los, er braucht mich nicht mehr. Wieso? Ich habe ihn doch immer vor seinen Auftritten eingestellt. Das wird sein letzter Auftritt sein. Ja, ich würde trotzdem gerne, sonst glaubt er nachher... Ich habe keine Lust. Ich will nicht in diese Show. Schluss! Ihr Image ist im Keller. Wir müssen ein bisschen für unser Konto tun. Diese Show ist ein gutes und vergleichsweise seriöses Podium, um unser öffentliches Ansehen ein klein wenig aufzupolieren. Banz, Mensch, Banz, was ist los? Man soll wohl aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, da ist wohl was dran. Meinen Sie? Dann sofort. Fahren Sie mich nach Hause. Banz, Sie müssen in diese Show. Weglaufen bringt nichts. Warum? Endlich wieder laufen. Endlich wieder frei sein. Weglaufen ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Sie müssen die Sache zu einem runden Abschluss bringen. Erklären Sie Ihren Rücktritt. Aus gesundheitlichen Gründen. Vor laufenden Kameras? Wo sonst? Ach, übrigens, ich werde Sie nur bis zum Studio begleiten. Dann fahre ich wieder zurück. Zurück zu Liebling. Nun ja, Sie haben meine Hilfe dann ja nicht mehr nötig. Fahren Sie ruhig. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Sie sind auch nur ein Mensch. Silvia Banz? Sie haben Ihre Vater nichts gesagt von Marseille? Ich? Warum sollte ich? Ich interessiere mich nicht für Fußball. Vielleicht Sie sind die einzige ehrliche Mensch, die ich abgetroffen habe hier. Können wir uns treffen? Wann? Die Ränder unter Ihren Augen sind ganz schön hartnäckig. Schwer zu überschminken. Mein Gott, lassen Sie es einfach. Die Leute sollen sehen, dass er mir beschissen geht. Ja, waren es noch 3 Minuten. Noch 3 Minuten. Und endlich einmal keiner da, der mir vorschreibt, welchen Neigungswinkel mein Lächeln haben soll, wenn ich die Bühne betrete. Ich meine, natürlich befahre. Wissen Sie was? Seien Sie ganz natürlich. Sie sind ein sympathischer Typ. Sie brauchen sich nicht zu verstellen. Und wie Sie mit Ihrer Behinderung fertig werden, alle Achtung. Oh, nee, jetzt fangen Sie auch noch damit an. Tut mir leid, ist nun mal mein Beruf. Ja, schon gut. Schon gut, das reicht. Ist sowieso nicht von Bedeutung. Drücken Sie mir die Daumen, dass es schnell geht. Schreiben Sie, Frau Ost. Nach dem unerfreulichen Ausscheiden des Vorsitzenden Hans-Heiner Banz... Wie bitte? Na los, schreiben Sie. Nach dem unerfreulichen Ausscheiden von Hans-Heiner Banz... werde ich, Rainer Liebknecht, aufgrund des Paragraphen 13a der Vereinssatzung bis auf Weiteres den kommissarischen Vorsitz übernehmen. Ja, das habe ich mir gedacht. Innerhalb eines halben Jahres wird ein Termin für die Neuwahlen des Vorstandes festgelegt. Ja, mit freundlichen Grüßen etc. pp. Unterschrift, das war's. An alle Kölle Vor- und Deutschland Vorableger, Durchschrift zur Kenntnisnahme an das Kölnische Abendblatt. Ich werde es sofort abschicken und dann schreibe ich meine Kündigung. Das halte ich für eine hervorragende Idee. Herr Banz, Peter Prinzler ist ja wieder in der Mannschaft groß gekommen. Die Deutschen im Sturm. Ist das Ihre Absicht? Also meine Überzeugung ist die, es sollen die Leute auf dem Platz, die auch die entsprechende Leistung bringen. Denn Leistung soll sich wieder lohnen. Tja, aber der starke Leistungsabfall Ihres Hoffnungsträgers Buru Buru, wie erklären sich diese extremen Schwankungen? Es geht um dich. Ja, Schwankungen, das ist auch so ein Wort, wissen Sie. Es ist nur einmal so ein Sport. Und Sport. Warum nicht? Heute bist du oben, morgen bist du oben. Wenn man Glück hat, dann ist man übermorgen. Warum lachst du? Ja, das haben wir auch an Ihrem Beispiel bestens. Also der Erste bist du, der sich nicht dafür interessiert, was mein Vater sagt. Aber der ist jetzt. Sie wollen uns was ganz Konkretes sagen, stimmt's? Mettner nicht auf die Fernsehnacht. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie mir diese Chance geben, etwas bekannt zu geben. Etwas, das sozusagen offiziell. Nein! Nein! Nicht! Nicht! Es kann nicht sein! Diesmal bist du dran. Was macht der denn da? Es ist kein Grund zur Aufregung. Das ist doch Rotermund. Wo ist jetzt die Kamera? Beruhigen Sie sich bitte, meine Damen und Herren. Ich finde es sehr originell, dass Sie mit einer Wasserpistole mitten in meine Sendung reinplatzen. Würden Sie uns bitte erklären, was das zu bedeuten hat? Das bedeutet, dass hier ein dreistes Stück aufgeführt wurde, dessen Hauptperson sich flitzeflink wie ein Hase und ohne seinen Rollstuhl in die Kulissen geflüchtet hat. Ja. Banz ist ein Simulant, er kann laufen. Die Wähler sind seiner Märtyrertour auf den Leim gegangen. Tja, Herrn Banz können wir dazu leider nicht mehr befragen, der ist abgehauen. Aber können Sie uns näher erklären? Ja, mit Vergnügen, meine Damen und Herren. Ach, ich sehe mit gerade, Vergnügen. Tut mir leid, der Regisseur macht mir ein Zeichen. Wir müssen einen Werbeblock dazwischen schieben. Meine Damen und Herren, erfahren Sie nach der Werbung, wie Hans-Heiner Banz uns alle, die gesamte deutsche Öffentlichkeit, zum Narren gehalten hat. Bleiben Sie dran. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, fühlen Sie sich auch manchmal fremd in Ihrer eigenen Heimat? Müssen Sie sich fürchten, nachts auf die Straße zu gehen, weil Ihre Straße zu einem Stadtteil von Ankara geworden ist? Nein, wir sind nicht machtlos. Noch ist dieses Land unser Land. Und wir können etwas dafür tun, dass es so bleibt. Werden Sie Mitglied in einer der über 500 Deutschland-Vorvereinigungen. Kommen Sie zu uns. Sie werden ein Stückchen Heimat finden. Blei? Na, was sagen Sie jetzt? Ja, was soll ich sagen? Wissen Sie es etwa noch nicht? Ja, natürlich weiß ich es. Wofür halten Sie mich? Mein Werk. Was ist Ihr Werk? Alles. Alles ist mein Werk. Das Attentat oder die Aufdeckung des Attentats? Alles. Alles mein Werk. Ich halte die Fäden in der Hand. Ich habe Banz aufsteigen lassen und jetzt lasse ich ihn wieder abstürzen. Der Mann ist mein Versuchsballon. Meine Kreatur. Ja. Was wollen Sie von mir? Ich biete mich Ihnen an. Ich biete mich Ihnen an. Ich hoffe, Sie wissen das diesmal zu schätzen. Da muss ich mich erst mal mit meinen Mitarbeitern beraten. Was genau bieten Sie mir an? Mich als Spitzenkandidaten für die Patrioten für Deutschland bei der nächsten Bundestagswahl. Die Zeit ist reif. Die Mehrheit der Kölle-Vorbewegung im Kölner Stadtrat und die Mitglieder der Kölle-Vor- und Deutschland-Vorbewegung als Unterorganisation der Patrioten für Deutschland. Ich sage Ihnen, Blei, ganz klar, die Zukunft Deutschlands, das bin ich. Ja, sind Sie überhaupt in der Lage, über diese Organisationen zu verfügen? Ich erwarte Ihre Antwort bis morgen Abend. War das? Der Führer. Versprich mir aber, dass du bald wieder kommst. Ich verspreche. Nach dem Training eile ich zurück zu dir. Ich kann es kaum noch erwarten. Da, das ist doch Buru Buru! Buru und die Banz-Tochter. Was für eine Familie! Voller Drang, würden Sie ihn vielleicht küssen? Herrn Gami, Herrn Gami, waren Sie eingeweiht in die Putzpläne der Banz-Familie? Bitte hierher, Herrn Gami, und schauen Sie doch in die Kamera! Hängt Ihr Vorhof mit den Verstrickungen in die Banz-Intrigen zusammen? Erwarten Sie jetzt neue ausländerfeindliche Attacken gegen Ihre Person. Und jetzt? Jetzt gehe ich nicht für zu trainieren. Ist ja auch alles egal. Ja, ich werde ein ärztliches Attest vorlegen, das mein Verweilen im Rollstuhl medizinisch begründet. Ja, ich gebe Ihnen und allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt hiermit mein Ehrenwort, dass ich von der Vorbereitung des Attentats auf mich nicht gewusst habe. Wann haben Sie denn die Wahrheit erfahren? Wie bitte? Wann haben Sie denn die Wahrheit erfahren? Am nächsten Tag im Krankenhaus. Und warum sind Sie dann nicht in die Öffentlichkeit getreten? Haben Sie meine Frage verstanden? Lassen Sie mich bitte überlegen. Ich möchte versuchen, Ihnen ehrlich zu antworten. Ach ja, fällt Ihnen die Ehrlichkeit jetzt leichter? Jetzt, da Sie vom Amt suspendiert sind? Mir scheint, Ihre Ehrlichkeit kommt auf Leder. Moment, sind Sie denn überhaupt an Antworten interessiert? Wissen Sie, dass Ihre Tochter ein Verhältnis mit dem Guru und Gami hat? Und nicht nur mit dem? Herr Bank, ist das eine Pressekonferenz oder eine Andacht? Moment mal, meine Tochter hat ein Verhältnis mit Enduro und Gami? Herr Bank, ich weiß auch nicht, dass deine Tochter das Attentat auf ihn mitgeplant hat. Das stimmt nicht. Meine Tochter hat nichts damit zu tun. Was sagen Sie zu den Gerüchten, Liebling? Auf, hör Sie auf, genug! Herr Bank, erzählen Sie das! Zeig ihm das Computerbild. Diese Gesichtsform wurde aufgrund von Meinungsumfragen als die liebliche Idealform ermittelt. Sie wirkt auf Männer und Frauen gleichermaßen ansprechend, vermittelt Zielstrebigkeit ebenso wie Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit zuzuhören. Kriegen Sie das hin? Die Lippen sind kein Problem. Auch das Grübchen im Kinn, das kriegen wir hin. Nur die hohe Stirn bereitet mir Kopfzerbrechen. Ihre Schädelform ist nun einmal abgeflacht. Kann man das nicht aufpolstern? Mit Silikon oder so? Also ich muss sagen, Sie haben ja ziemlich konkrete Vorstellungen. Vor allen Dingen habe ich wenig Zeit. Also, ja oder nein? Wissen Sie, alles, was ich kann, ist, es zu versuchen. Eine Garantie gibt es bei uns nie. Tun Sie, was Sie können. Sie arbeiten für die Zukunft unseres Landes. Sollen Sie sich darüber im Klaren? Soeben erreicht uns die sensationelle Nachricht, dass Hans-Heiner Banz infolge der Rollstuhlaffäre als Oberbürgermeister der Stadt Köln vom Dienst suspendiert worden ist. Ist die Bayage weg? Seit einer halben Stunde ist niemand mehr zu sehen. Aber ganz sicher kann man sich bei denen nie sein. Reporter Buck. Na gut. Aber ich kann nicht länger warten. Ich will nach Hause. Rufen Sie mir meinen Wagen. Herr Banz, es tut mir leid, aber Sie haben keinen Wagen mehr. Was soll das heißen? Was soll das heißen, keinen Wagen mehr? Mit Verlaub, durch Ihre Suspendierung sind Sie des Anspruchs auf einen Dienstwagen verlustig gegangen. Aber vielleicht versuchen Sie es einfach mit Laufen. Jetzt, wo es wieder geht. Nein, er ist noch nicht da. Soll ich ihm was ausrichten? Was? Anzeige erstattet? Lieber weswegen? Ja, werde ich ihm sagen. Also, ganz ehrlich, ich habe keine große Lust, deinem Vater zu begegnen. Sie haben Anzeige wegen Totschlags gegen ihn erstattet. Guter Grund dafür, nicht auf ihn zu warten. Aber ich... Komm mit zu mir nach Hause. Weit und breit keinen Fotograf mehr zu sehen. Er wollte bestimmt nichts Böses. Er... Jetzt komm schon. Ja. Was soll das heißen im Krankenhaus? Eine kurzfristige Operation. Nichts Ernstes. Bin ich ja beruhigt. Ja, wir müssen ihn unbedingt sprechen. Nächste Woche. Gut, nächste Woche. Sie können ihm sagen, dass wir mit seinen Vorstellungen übereinstimmen. Ja, ich bin ja so froh, dass es nichts Ernstes ist. Ja, grüßen Sie ihn von uns und allerbeste Besserung. Meinen Glückwunsch, Rotermund. Oder darf ich Küsschen zu Ihnen sagen? So muss Journalismus sein. Tja, das steigert die Auflage. Natürlich geht es uns nicht darum. Aber schließlich, wir leben auch nicht vom guten Willen allein, nicht wahr, Küsschen? Küsschen. Ich sage Ihnen, wenn Sie so weitermachen, haben Sie eine große Zukunft bei uns. Der Herausgeber hat sich schon nach Ihnen erkundigt. Roter Mund, wenn ich ehrlich bin. Ich höre Sie schon ritzeratze voller Tücke an meinem Stuhl sägen. Ach, aber nein, Herr Chefredakteur. Nein, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. War ja selber mal jung. Ich werde mit Buru Buru nach Marseille gehen. Ja, es ist offiziell. Buru Buru hat gerade mit seinem Manager telefoniert. Wirst du dich noch von mir verabschieden? Herr Banz, Bitte fassen Sie sich kurz. Ich glaube nicht, dass ich dazu im Moment in der Lage bin. Das ist ein Polizeitelefon und kein Kaffeeklatsch. Tut mir so leid, dass ich dich damit wieder mitzuhören habe. Papa! Hören Sie, Herr Band. Lassen Sie uns bitte eine Weile in Ruhe. Sie sind ein reicher Mann. Kaufen Sie sich was Schönes und lassen Sie uns erst einmal in Ruhe. So, dann wären wir ja soweit. Schnipp, schnapp, noch die Handschau. Und dann auf nach Bad Ossendorf zur Frischzellenbuch. Darf ich Ihnen vorstellen? Rainer Lieblich. Nicht nötig, wir kennen uns bereits. Aber das ist doch nicht Lieblich. Und wie ich das bin. Eine kleine Operation. Um mich ein bisschen, wie sagt man, öffentlichkeitswirksamer zu machen. Was halten Sie davon? Also, ganz ehrlich, ich bin überwältigt. So ein Blender. Merzing, würden Sie uns bitte allein lassen? Warum sollte ich? Weil Sie entlassen sind. Ja, aber Merzing ist mein persönlicher Vertrauter, eine unersetzliche Hilfe bei all meinen Entscheidungen. Jetzt aber nicht mehr. Ja. Bitte, Merzing, gehen Sie. Schauen Sie, die Leute müssen Sie in der letzten Reihe noch deutlich erkennen können. Ihre Gesten müssen groß sein, verstehen Sie? Raumgreifend. Ja, so. Sie greifen nach den Sternen. Wie greift man nach den Sternen? Genau, so greift man nach den Sternen. Also, nochmal von vorn. Ich sage euch, in unseren Reihen ist kein Platz für Schwächlinge. Ich sage euch, die Zeit ist reif, dass Deutschland die alte, strahlende Rolle einnimmt, die ihm seit Menschengedenken zusteht. Die neuesten Umfragen zeigen Rainer Lieblich und seine Patrioten für Deutschland gleichauf mit der bislang größten Oppositionspartei, der immer selten. Kunstfigur, der soll ein Kunstfigur sein. Der Lieblich ist doch der Einzige, der wirklich sieht, was er denkt. Es wurde auch mal Zeit, dass mal ein bisschen frischer Wind durch diese Republik weht. Ey, Mann, ey, der Typ ist voll in Ordnung. Der versteckt sich wenigstens sich hinter scheiß dämlichen und unverständlichen Gelaber. Der Bundeskanzler sollte sich hin und wieder mal zu Herzen nehmen, was der Lieblich zu sagen hat und nicht immer nur weghören, wenn es um unangenehme Dinge geht. Suchen Sie, Rotermund. Suchen Sie! Jawohl. Etwas findet man immer. Noch ist Polen nicht verloren. Wir, guter Mund, wir können ihn stoppen. Ach, qu'est-ce qu'il fait beau. Tja, tja, Sylvie. Comment se dit? Nachrichten aufs Deutschland. Ehrlichkeit. Ach, Sie Liebling, ich sage Ihnen, die Zeit ist vorbei, in der die Probleme dieses Landes einfach unter den Tisch gekehrt werden. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als aufrechter Deutscher. Jetzt wird ausgemistet. Blut am Schuh. Zweiter Teil. Eiskalt verwandelt. Eine Kriminalfarce in zwei Teilen von Ralf Günther und Leonhard Koppelmann. Es sprachen Banz, Rainer Schulert. Lieblich, Christian Korb. Mr. Marketing, Dieter Krebs. Rotermund, Thomas Lang. Silvia, Nina Huger. Nburu Ngami, Paul Mavera. Blei, Walter Gontermann. Merzing, Karl-Heinz Tafel. Sportreporter, Werner Hansch. Chefredakteur, Hamburg, Henning Fenske. Talkmaster, Herbert Feuerstein. In weiteren Rollen Wolfgang Forrester, Marianne Roger, Sabina Troger, Helga Bellinghausen, Neven Nötig, Volker Niederfahrenhorst, Hans-Peter Schupp, Rolf Berg, Hans-Peter Deppe, Gerion Nussbaum, Iris Minich, Peter Jordan und Josef Tratnik. Ton und Technik Theresia Singer und Matthias Fischenich. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Thomas Wolferts, Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1996.